lass mich gehen, Mutter, lass mich gehen. All das Weinen kann uns nichts mehr nützen, denn wir gehen, das Vaterland zu schützen. Lass mich gehen, Mutter, lass mich gehen. Den letzten Gruß will ich vom Mund dir küssen. Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen. Wir sind frei, Vater, wir sind frei. Tief in uns kocht das heiße Leben. Frei wären wir nicht, könnten wir es nicht geben. Wir sind frei, Vater, wir sind frei. Selber riefst du einst in Kugelgüssen. Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen. Tröste dich, Liebste, tröste dich. Jetzt will ich mich zu den anderen reihen. Und du sollst keinen Feigling freien. Tröste dich, Liebste, tröste dich. Wie beim ersten Mal wollen wir uns küssen. Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen. Lebet wohl, Menschen, lebet wohl. Und sollten wir im Kampfe fallen, soll euch das letzter Gruß hinüberhallen. Lebet wohl, Menschen, lebet wohl. Ein freier Deutscher kennt kein kaltes Müssen. Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen. Wir sterben müssen. Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen.